Abschnitt 72 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ricarda Detmold. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 72. Der Club der Harmlosen, Teil 7. Am 9. Verhandlungstage bemerkte der Vorsitzende, vom Generalkommando des Gardekorps sei ein Schreiben eingegangen, in welchem General von Bock anzeige, dass er Anstand nehmen müsse, aus den Personalakten des Gardekorps Mitteilung zu machen. Es bezieht sich dies auf die Frage, aus welchem Grunde der Angeklagte von Kröcher aus dem aktiven Dienst geschieden ist. Angeklagter von Kröcher gab anheim, dass, wenn den Angaben seines Vaters nach dieser Richtung hin nicht der genügende Glaube beigemessen werden sollte, seinen damaligen Regimentskommandeur zu laden. Übrigens sei es ja Aufgabe des Staatsanwalts, ihm zu beweisen, dass seine Angaben nicht richtig seien. Die als Zeugin vorgerufene Frau Kriedemann war die Portierfrau, zu welcher der Kammerdiener Meier einmal gesagt haben sollte, er habe von Herrn von Kröcher mehr Geld bekommen, als er zu beanspruchen hatte. Die Zeugin bekundete gerade das Gegenteil. Der Kammerdiener Meier habe ihr gesagt, er habe mehr zu beanspruchen, als er erhalten habe. Zeuge Meier bestätigte dies. Bei dieser Gelegenheit wurde der Zeuge Meier über das Zustandekommen eines Protokolls vernommen, welches Kommissar von Manteuffel mit ihm aufgenommen hatte. Das Protokoll zeigte nachträgliche Einschiebungen mit blauer Tinte. Wie diese veranlasst und gemacht worden sind, war Gegenstand des Streites zwischen dem Zeugen und von Manteuffel. Letzterer trat wütend auf den Zeugen Meier zu, musterte ihn mit zornigem Blick und rief mit energischer Stimme dazwischen: »Das ist die komplette Unwahrheit, was der Zeuge sagt!« Durch weiteres Befragen wurde festgestellt, dass bei der Protokollierung alles vollständig ordnungsmäßig zugegangen sei. Nach dem Protokolle soll der Zeuge Meier ausgesagt haben, von Kröcher habe auf einer Reise eine Roulette und Karten im Koffer bei sich geführt. Zeuge Meier bestritt, von einer Roulette gesprochen zu haben, er habe nur gesagt, dass Karten im Koffer gewesen seien. Von Manteuffel blieb dabei, dass der Zeuge genau das gesagt habe, was im Protokoll stehe. Vorsitzender. Zeuge Meier, besinnen Sie sich doch, es wäre doch eine Gewissenlosigkeit sondergleichen, wenn Herr von Manteuffel etwas ins Protokoll schreiben würde, was nicht gesagt worden ist. Zeuge, er wisse nicht, wie er dazu hätte kommen sollen, von einer Roulette zu sprechen, da doch eine solche nicht im Koffer gewesen sei. Vorsitzender. Sind Sie vielleicht bei Ihrer Vernehmung nicht ganz zurechnungsfähig gewesen? Zeuge, ganz zurechnungsfähig. Von Manteuffel blieb dabei, dass der Zeuge genau das gesagt habe, was im Protokoll stehe. Bei der weiteren Vernehmung des Zeugen Meier kam es zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen dem Vorsitzenden und dem Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Schachtel. Als nämlich der Oberstaatsanwalt Zwischenfragen an den Zeugen richtete, verlangte Rechtsanwalt Dr. Schachtel, dass der Zeuge zunächst im Zusammenhange sich aussprechen solle. Nach sehr lebhaften Ausführungen und Gegenausführungen über diese Frage erklärte der Vorsitzende Landgerichtsdirektor Denso nachdrücklichst, dass er sich vom Verteidiger Vorschriften über die Leitung der Verhandlung nicht machen lasse und im Wiederholungsfalle eine Ordnungsstrafe veranlassen werde. Justizrat Dr. Sellow schloss die etwas erregte Erörterung über diesen Punkt mit der Erklärung ab, dass es der Verteidigung gänzlich ferngelegen habe, in die Befugnisse des Vorsitzenden einzugreifen. Das Ersuchen des Rechtsanwalts Dr. Schachtel sei durch die Tatsache hervorgerufen worden, dass der Oberstaatsanwalt wiederholt derartige Zwischenfragen der Verteidigung als unzulässig bezeichnet habe. Ein ehemaliger Offizier, der hierauf als Zeuge vernommen wurde, bekundete, er habe bei seinen zahlreichen Spielen mit den Angeklagten nicht das Geringste bemerkt, was unfair gewesen wäre. Auch er habe vielfach gewonnen, aber noch öfter verloren. Er habe seinerzeit 100.000 Mark geerbt. Er bestätigte eine Frage des Vorsitzenden, dass der größte Teil dieses Geldes auf den Spieltischen geblieben sei. Auch in der Regulierung der Spielschulden sei ihm nichts aufgefallen, die Regulierung sei pünktlich erfolgt. Aus den weiteren Bekundungen dieses Zeugen war hervorzuheben, dass er an einem Spielabend auch an einen Regierungsassessor 10.000 Mark verloren habe. Das Spielen habe oft die ganze Nacht hindurch, nicht nur bis zum nächsten Morgen, sondern auch bisweilen bis zum nächsten Mittag, manchmal sogar bis zum nächsten Abend gedauert. Candidatus Medicinae von Janta wurde von dem Angeklagten von Kaiser als ein Herr bezeichnet, der ihm feindselig gesinnt sei. Der Zeuge bestritt dies, gab aber zu, dass ihm von Kaiser nicht sympathisch sei, weil er rigoros bei der Einziehung von Spielschulden gewesen sei. Zeuge von Janta berichtete von einem Spielabend, an welchem 30.000 bis 40.000 Mark im Zentralhotel verloren worden seien. In wessen Tasche das Geld geflossen, wisse er nicht. Es habe jedoch der Glaube geherrscht, dass von Kaiser und von Schachtmeier die Hauptgewinner an jenem Abend gewesen seien. Lebhaftes Eingreifen der Verteidiger und der Angeklagten rief die Darstellung des Zeugen von Janta über einen Vorfall hervor, bei dem der Angeklagte von Kaiser beim Spiel mit dem Rittergutsbesitzer von Wrede angeblich nicht ehrlich vorgegangen sein soll, indem er als Bankhalter seine Points falsch angegeben und dann die Karten schnell weggeworfen haben soll. Er, Zeuge, habe dabei den Eindruck gehabt, dass es sich um einen Irrtum nicht handle. Er sei fest überzeugt, dass auch er sich in seiner Wahrnehmung nicht geirrt habe. Er habe aber, weil er nicht genaue Beweise hatte, nicht sofort Protest erhoben, sondern erst etwas später Herrn von Kröcher interpelliert, ob er nicht eine gleiche Wahrnehmung gemacht habe. Von Kröcher habe gesagt, es sei ihm beinahe auch so vorgekommen, er möge aber die Sache auf sich beruhen lassen. Von Kröcher. Er habe dabei den Gedanken gehabt, dass er bei seinem flüchtigen Blick auf die Karten sich noch eher geirrt haben könne wie Herr von Kaiser. Letzterer protestierte entschieden gegen den hier erhobenen Vorwurf. Er machte darauf aufmerksam, dass das Spiel morgens gegen 9 Uhr nach durchwachter Nacht stattgefunden, dass es sich schlimmstenfalls um einen Irrtum handeln konnte, den aber Herr von Wrede sicher auch bemerkt haben würde und dessen sofortige Feststellung Pflicht des Zeugen gewesen wäre. Der Sachverständige Graf Reventlow trat dem Angeklagten darin bei, dass nur bei einer sofortigen Intervention eine Klarstellung der Sachlage möglich gewesen wäre. Durch Demonstrationen an dem Zeugentisch, um welchen sich die Angeklagten von Kaiser, von Kröcher und der Zeuge gruppierten, wurde versucht, die Sachlage nachträglich festzustellen, was jedoch nicht gelang. Die Angeklagten und ihre Verteidiger bemerkten, dass das, was der Zeuge von Janta behauptet, sehr unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich sei. Der Zeuge blieb bei seiner Schilderung des Vorganges. Es sei ihm auch aufgefallen, dass an einem Abend, an welchem Wolf mitspielte, die Karten gebogen waren und dass auf seine ins Allgemeine gerichtete Frage Wolf den Erklärungsgrund gab. Auf Befragen des Justizrats Dr. Sello gab der Zeuge zu, auch in Ostende und Monte Carlo gespielt und an manchen Spielabenden erhebliche Summen gewonnen zu haben. Er habe auch von Wolf sich vorübergehend mit Summen bis zu 5.000 Mark aushelfen lassen. Rittergutsbesitzer von Wrede. Er könne Nachteiliges gegen die Angeklagten nicht aussagen. Er habe auch während des fraglichen Spiels an dem Abend, an welchem der vom Zeugen von Janta geschilderte Vorfall passiert sein soll, absolut nichts Verdächtiges bemerkt. Er habe sich natürlich darauf verlassen, dass von Kaiser die richtigen Points ausgab. Würde er in dieser Beziehung irgendwelchen Verdacht gehabt haben, dann hätte er natürlich überhaupt mit jenen Herren nicht gespielt. Es wurde alsdann festgestellt, dass der Zeuge von Janta einmal, lediglich um Bankhalter werden zu können, Banque ouverte angesagt hatte, wodurch er erreichte, dass sein Gebot allen anderen Geboten vorging. Einige Fragen der Verteidiger zielten dahin, darzutun, dass dieselben Momente, die gegen die Angeklagten als Indizien für gewerbsmäßiges Glücksspiel geltend gemacht wurden, auch bei den meisten der übrigen jugendlichen Teilnehmer an den Spielabenden zutreffen und dass auch diese größeren Spielgewinne nicht auf die hohe Kante gelegt, sondern zu Luxusausgaben, zur Bezahlung von Spielschulden usw. verwendet wurden. Speziell bezüglich des Zeugen von Janta wurde hervorgehoben, dass dieser auch keinen sehr hohen Wechsel hatte und doch Banken bis zu 10.000 Mark hielt. Der als Vertreter der Deutschen Bank vorgeladene Zeuge Krüger gab an der Hand des Kontoauszuges Auskunft über die für das Konto der Frau Frieda Vogt im Laufe der Jahre stattgehabten Einzahlungen und Auszahlungen und der vom Angeklagten von Kaiser gemachten Einzahlungen. Es ergab sich auf beiden Seiten eine stattliche Reihe von Zahlen, ferner die Tatsache, dass im Laufe dieses Jahres noch, das heißt nach der Verhaftung des Angeklagten von Kaiser, Frau Frieda Vogt 11.350 Mark eingezahlt hatte. Von Kaiser suchte als Ergebnis dieses Kontos die Tatsache festzustellen, dass Frau Frieda Vogt im Laufe der Zeit ca. 14.000 Mark direkt zur Bezahlung seiner Spielschulden geliehen und er nach und nach zur Abtragung seiner Schuld an Frau Frieda Vogt im Ganzen 16.000 Mark zurückgezahlt habe. Die Differenz von 2.000 Mark erkläre sich daraus, dass dies eine Summe sei, die ihm nicht durch die Bank zugeschickt, sondern von Frau Frieda Vogt persönlich abgehoben und ihm gegeben worden sei. Vorsitzender: Sollte es sich nicht doch vielleicht um Spielgewinne handeln, die Sie versteckt auf das Frieda Vogtsche Konto und dadurch in Sicherheit brachten? Angeklagter von Kaiser: Ich bestreite das ganz entschieden. Justizrat Dr. Sellow: Die hier soeben laut gewordene Schlussfolgerung ist für das Schicksal des Angeklagten von Kaiser von so großer Wichtigkeit, dass die Verteidigung aufgrund des Paragraphen 245 der Strafprozessordnung den Antrag stellen muss, ihr Gelegenheit zu geben, diese heute hier vorgebrachten zweifellos neuen Tatsachen zu prüfen und zu diesem Zweck die Verhandlung auf einen Tag zu unterbrechen. Oberstaatsanwalt Dr. Isenbiel bestritt, dass diese Tatsachen neu seien, sie seien schon vor einigen Tagen diskutiert worden. Rechtsanwalt Dr. Schachtel: Für den Herrn Oberstaatsanwalt ist die Tatsache allerdings nicht neu, denn er hat den Kontoauszug schon heute früh vor der Sitzung gesehen. Wir erfahren diese neue Tatsache erst in der dritten Nachmittagsstunde. Justizrat Dr. Sellow: Die Tatsache, dass das Konto bei der Deutschen Bank bestand, ist allerdings nicht neu, aber die einzelnen Posten des Kontos sind neu. Der Gerichtshof beschloss, den Wünschen der Verteidigung nachzukommen und zum Zwecke der Kenntnisnahme von den einzelnen Posten des Kontos demnächst die Verhandlung auf einen Tag zu vertagen. Leutnant A.D. Graf Schwerin: Er habe im Club dauernd verloren. Er beziffere seinen Verlust auf 15.000 Mark. Hauptsächlich habe er an Wolf und von Schachtmeier verloren. Gegen Wolf habe er kein Misstrauen gehabt. Wolf habe immer den Eindruck eines gebildeten Lebemannes gemacht. Anfangs November 1898 habe er Herrn von Kaiser einmal gefragt, was Wolf sei, und die Antwort erhalten: Sie sehen ja, er ist Pointeur. Er habe in einem Briefe, in welchem er eine Reihe von Fragen des Herrn von Manteuffel beantwortete, auch gesagt: Mit Ausnahme von Wolf, von Schachtmeier und von Kaiser habe niemand einen Pfennig gewinnen können. Er könne diese damals nicht beeidete Aussage nicht aufrechterhalten und gebe zu, dass er diese Verdächtigung etwas leichtfertig ausgesprochen habe. Er könne nur aufrechterhalten, dass er die Angeklagten einmal beim Spiel habe zusammensitzen sehen und es habe ihm geschienen, als wenn sie aus einer Kasse spielten. Vorsitzender: Es ist allerdings auffallend, dass Sie Ihre früheren Angaben jetzt nicht mehr aufrechterhalten. Herr von Manteuffel hat Ihnen doch völlig freie Hand gelassen, der Wahrheit gemäß auszusagen. Zeuge: Ja. Vorsitzender: Sie haben auch früher gesagt, dass Sie den Verlust, den Herr von Oetzel erlitten hat, auf etwa 50.000 Mark schätzen. Zeuge: Jawohl, ich habe dies auch aus dem Munde von Oetzels selbst gehört. Angeklagter von Kaiser: Herr von Oetzel hat gestern unter seinem Eide gesagt, dass er nur etwa 4.000 Mark an mich verloren hat. Rechtsanwalt Dr. Schachtel erklärte, dass die Verteidigung unter diesen Umständen den Zeugen von Oetzel noch einmal laden müsse. Vorsitzender: Herr Graf, Sie sollen auch freundschaftlich mit Herrn Wolf verkehrt und ihn in seiner Wohnung besucht haben? Zeuge: Ein näherer Verkehr zwischen uns hat nie bestanden. Ich bin auch nur einmal in seiner Wohnung gewesen, um eine geschäftliche Angelegenheit zu erledigen. Justizrat Dr. Sellow: Haben Sie denn gesehen oder von anderen gehört, dass Herr von Kaiser mit Wolf verkehrte? Zeuge: Nein, nur im Club habe ich sie zusammen gesehen. Rechtsanwalt Dr. Schwind: Haben Sie Dr. Kornblum gekannt? Zeuge: Ja, ich habe ihn in Nizza kennengelernt. von Kaiser. Hat Dr. Kornblum damals nicht riesig in Monte Carlo gewonnen? Zeuge. Er gewann dort in 3 Tagen 20.000 Mark. Dann verlor er sie wieder und das Geld, das er mitgebracht hatte, dazu. Oberstaatsanwalt. Können Sie nicht etwas Näheres über Dr. Kornblum, über sein Wesen und seinen Charakter mitteilen? Zeuge. Dazu kannte ich ihn zu wenig. Oberstaatsanwalt. War er nicht ein sogenannter Schwätzer, mit dem die Fantasie leicht durchging, so dass er nicht sehr zuverlässig war? Zeuge. Den Eindruck machte er allerdings. Oberstaatsanwalt. War er nicht auch ein Mann, der gern über andere Personen schlecht sprach? Zeuge. Ich habe nur bemerkt, dass er einmal über Herrn von Kaiser schlecht sprach, in welcher Art, weiß ich nicht mehr. Rechtsanwalt Dr. Pinkus. Sie haben doch auch an andere Personen als an die Angeklagten verloren? Zeuge. Gewiss. Auf Anregung des Justizrats Dr. Sello gelangte ein Brief zur Verlesung, den Herr von Manteuffel an den Grafen Münster richtete und der nach der Erklärung des von Manteuffel denselben Wortlaut hatte wie das an den Zeugen gerichtete Schreiben. Von Manteuffel bat darin als ehemaliger Offizier um die Unterstützung des Adressaten in dieser Prozesssache und ersuchte sodann um Beantwortung einiger Fragen. Zeuge von Manteuffel. Damit nicht wieder der Vorwurf gegen mich erhoben wird, als ob ich unter Bezugnahme auf meine militärische Stellung Kameraden ausgeforscht hätte, erkläre ich Folgendes. Im Einverständnis mit der Militärbehörde, mit dem Landgerichtsrat Herr und dem Oberstaatsanwalt Drescher ist mir erlaubt worden, Privatbriefe an die Herren zu schreiben und sie zu bitten, hierher zu kommen, da sich sonst die Voruntersuchung ins Unendliche ausdehnen würde. Ich habe also im Interesse dieser Herren und auch im kameradschaftlichen Interesse gehandelt. Oberstaatsanwalt Dr. Isenbiel. Hatten Sie nicht den Auftrag, möglichst diskret und schonend Ihre Ermittlungen anzustellen, um kein Aufsehen zu machen? Von Manteuffel. Allerdings. Rechtsanwalt Dr. Schachtel. Das Verfahren des Herrn von Manteuffel scheint dann doch nicht den Wünschen der Auftraggeber entsprochen zu haben, oder aber Herr von Manteuffel hat keine Sachverständigenkenntnis, denn sonst würde er in seinen brieflichen Fragen nicht das Kaufen auf 6 als verdächtig hervorgehoben haben. Nach der Bekundung des Sachverständigen Grafen Reventlow ist dies gar nicht verdächtig. Von Manteuffel, demgegenüber muss ich darauf hinweisen, ich habe nie behauptet, dass das Zukaufen auf 6 ein Fallspiel erweise, sondern dass das regelmäßige Zukaufen von 2 und 3 auf 6 außerhalb des Bereiches der Möglichkeit liegt. Vorsitzender, wann haben Sie die Baccarat kennengelernt? Von Manteuffel, schon als Offizier. Vorsitzender, da haben Sie es praktisch kennengelernt. Heiterkeit. Ingenieur James Murray, aus Barbados in Westindien stammend und britischer Untertan, war seit 4 Jahren dauernd in Berlin und in die Spielerkreise hineingeraten. Er bekundete als Zeuge. Er habe vom Baccarat gar nichts verstanden, sei aber dann in das Spiel nach und nach eingeweiht worden. Das Spielglück habe ihn stets im Stiche gelassen, er habe immer verloren, aber nicht etwa nur an die Angeklagten, sondern auch an andere. Herr von Kaiser sei der Einzige, von dem er einmal 750 Mark gewonnen habe. Von Kaiser habe seine Schuld promptest reguliert. Er beklagte sich über einen in der Lüneburger Straße wohnhaft gewesenen angeblichen Offizier von Radek, der sich nicht sehr nett beim Spiel gegen ihn benommen habe. Wolf habe er, Zeuge, in der Eremitage in der Jägerstraße beim Jeu kennengelernt. Dieser habe auf ihn den Eindruck eines so vollkommenen Gentleman gemacht, wie er ihn noch nie kennengelernt hatte. Heiterkeit. Wolf sei ein hochintelligenter Mann, der nach seiner Angabe in den besten Familien Südamerikas Zutritt hatte, in welche sehr schwer hineinzukommen war. Er sprach ein äußerst feines Englisch, wie es den gewöhnlichen Kreisen nicht eigen sei. Schneidermeister Schwarz, der für die Familie von Kröcher lange Zeit arbeitete, bekundete als Zeuge. Generalmajor von Kröcher habe ihm einmal nahegelegt, dass er seinem Ältesten, der ihm Sorge mache, weil er spiele, zum Guten raten möge. Im Vertrauen habe der alte Herr dann hinzugesetzt, dass er ja schließlich im Notfalle bezahle, dass der Sohn aber nicht ohne weiteres darauf pochen solle. Einige Zeit darauf sei der Angeklagte von Gröcher mit seinem Bruder bei ihm gewesen und habe ihn in großer Aufregung bestürmt, ihm 2000 Mark zu leihen, da er Spielverluste gehabt habe und seinem Vater jetzt nicht kommen dürfe, weil er diesem erst kurz vorher gebeichtet und quasi das Versprechen gegeben habe, nicht mehr zu spielen. Da ihm Zeugen nahegelegt wurde, dass sich eventuell der Angeklagte von Kröcher eine Kugel durch den Kopf schießen müsste oder der Vater an gebrochenem Herzen sterben würde, habe er die 2000 Mark hergegeben und in 2 Raten zurückerhalten. Oberstaatsanwalt, von welchem Gelde erfolgte die Rückzahlung? Angeklagter von Kröcher, aus Spielgewinn ist die ja auch aus dem Spiel herrührende Schuld beglichen worden. Leutnant von Schatz. Er sei, wenn er auf der Durchreise durch Berlin kam, wiederholt in dem Spielerkreise gewesen. Eines Abends, als von Kröcher die Bank hielt, habe er an diesen 7000 Mark verloren. Er hatte nur 1000 Mark bar bei sich. Da habe ihm von Kröcher nach und nach einige 1000 Mark zum Weiterspielen geliehen. Er sei noch Schuldner des Angeklagten von Kröcher in Höhe von 4000 Mark, er sei aber von ihm keineswegs bedrängt worden. Er, Zeuge, habe sämtliche Teilnehmer der Spielabende für ehrenwerte Herren gehalten und den Eindruck gehabt, dass in jeder Beziehung regelrecht gespielt wurde. Den Eindruck, als ob von Kaiser ein hervorragender Arrangeur beim Spielen war, habe er nicht gehabt. Justizrat Dr. Sello. Ist dagegen dem Zeugen vielleicht die uhrenmäßige Pünktlichkeit bekannt, mit der Herr Dr. Kornblum an den Spielabenden erschien, so daß, als er einmal wegblieb, ein Herr scherzweise vorschlug, ihm einen Kranz aus der Pinke zu stiften? Zeuge, davon weiß ich nichts. Von Kaiser. Bei Hecht hat Kornblum allein die Pinke geregelt und merkwürdigerweise ist nie ein Pfennig übrig geblieben. Das hat manchmal Bedenken erregt. Bezüglich der Bank beim Spiel gab von Kröcher auf Befragen die Auskunft, dass diese meistbietend vergeben wurde. Die höchste Bank, die er selbst gehalten, habe den Betrag von 6000 Mark erreicht, die er bar einzusetzen hatte. Leutnant von Frischen. Er habe an einem Abend von Herrn Kröcher 5000 Mark gewonnen. Die Regulierung habe ganz glatt stattgefunden. Von Kaiser habe er als einen sehr kulanten Spieler kennengelernt, der im Juni 1897 auch sehr viel Pech gehabt und sehr viel verloren habe. Kornblum habe auf ihn keinen angenehmen Eindruck gemacht. Oberleutnant von Hepke. Infolge der Zeitungsartikel und des Ganges der Voruntersuchung sei er fest von der Schuld der Angeklagten überzeugt gewesen. Er habe es für Pflicht gehalten, Leute, die aus guter Familie waren, den besten Gesellschaftskreisen angehörten und sich so vergangen hatten, nicht zu schonen. Unter diesem Eindruck habe er bei seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsrichter nur an die belastenden Momente und nicht an die entlastenden gedacht. Sobald aber der Verdacht des Falschspiels falle, fallen auch diese Momente weg, denn sie seien nur zutreffend unter der Voraussetzung, dass die Angeklagten betrogen haben. Oberstaatsanwalt Dr. Isenbiel. Es kommt der Anklagebehörde auf die Feststellung dieser Widersprüche und auch darauf an, dass damals zur Zeit der Verhaftung der Angeklagten die diesen bekannten Herren solche Meinung von ihnen hatten. Rechtsanwalt Dr. Schachtel. Es ist ja schon festgestellt, dass zahlreiche Zeugen durch den ganzen Gang der Voruntersuchung in gleicher Weise so präokkupiert waren, dass sie nur auf die belastenden Momente Gewicht legten. Wenn übrigens fortgesetzt auf die Protokolle und derartige Briefe an Herrn von Manteuffel zurückgegriffen wird, dann müssen wir die ganze Reihe der Zeugen nochmals vorladen lassen, um sie noch einmal genau zu befragen, wie sie zu ihren belastenden Aussagen gekommen sind. Oberstaatsanwalt Dr. Isenbiel. Die Vorhaltungen geschehen wesentlich deshalb, um zu zeigen, wie anders die Zeugen früher ausgesagt haben und um zu rechtfertigen, dass so scharf gegen die Angeklagten vorgegangen werden musste, denn sonst würde man es nach dem Gange der Hauptverhandlung in der Öffentlichkeit für unbegreiflich halten, warum die Angeklagten in Haft genommen wurden. Auf Befragen des Rechtsanwalts Dr. Schachtel bekundete der Zeuge von Hepke noch, dass auch in dem Briefe an ihn Herr von Manteuffel die Unterschrift gebraucht hat, königlicher Kriminalkommissar und Hauptmann der Garde Landwehr Feldartillerie. Rechtsanwalt Dr. Schachtel. Welche Militärbehörde hat Herrn von Manteuffel den Auftrag gegeben, sich mit den als Zeugen zu vernehmenden Offizieren in Verbindung zu setzen? Von Manteuffel. Wir hatten Zweifel, ob wir befugt seien, die Herren zur Rücksprache aufzufordern, ohne dass alles durch die Militärbehörde gehe. Oberstaatsanwalt Drescher hatte dann aber die Mitteilung gemacht, dass nach einer von ihm an maßgebender Stelle gehaltenen Rücksprache dies geschehen könne. Rechtsanwalt Dr. Schachtel. In den Akten findet sich von alledem nicht das Mindeste vor, und man kann sich deshalb nicht wundern, dass in der Öffentlichkeit daraus bestimmte Schlüsse gezogen werden. Es wurde alsdann noch einmal Schneidermeister Schwarz über die Anzüge vernommen, die er für den Angeklagten von Kröcher geliefert hatte. Es ergab sich, dass die Lieferungen sehr umfangreich waren und sich auf Militär- und Zivilbedürfnisse des Angeklagten erstreckten. In der ersten Jahresrechnung figurierten unter anderem eine Jagdequipierung für 600 Mark, eine Tennisequipierung, ein Militärpelz. Der Angeklagte von Kröcher erklärte dazu, dass er den Jagdanzug haben musste, weil in seinem Regiment das Jagdreiten gewissermaßen als Dienst aufgefasst wurde und er an den Grunewaldjagden teilnahm. Auch die Tennisequipierung habe er haben müssen. Übrigens gehörte dies zur ersten Offiziersequipierung, die sein Vater bezahlt habe. Es sei doch wohl einleuchtend, dass er als junger Fähnrich nicht die Spielerkreise besucht und so viele Gewinne eingestrichen haben könne, um daraus die Offiziersequipierung zu bezahlen. Er berufe sich auf das Zeugnis des Schneidermeisters, dass er als Fähnrich ein auffallend solider junger Mann gewesen sei. Schneidermeister Schwarz. Er könne das bestätigen, nachher sei es aber anders geworden. Nachher habe Generalmajor von Kröcher manchmal seinen Kummer ausgedrückt, dass der Sohn spiele. Die Angeklagten betonten im weiteren Verlauf auf Befragen des Oberstaatsanwalts, dass kein Club und kein Direktorium bestanden habe und auch keine Dauerkarten auf kürzere oder längere Zeit ausgegeben worden seien. Als man in das Zentralhotel übersiedelte, seien die abendlichen Kosten viel größer geworden als bei Hecht. Es mussten von jedem Teilnehmer 30 Mark in die Pinke gezahlt werden. Zur Bequemlichkeit und Erleichterung derjenigen, die häufiger kamen, sei dann die Einrichtung getroffen worden, dass diese auf einmal 100 Mark einzahlen konnten. Nach Auskunft des Sachverständigen Grafen Reventlow bestehe auch in Baden-Baden und im Club zu Heiligendamm die Einrichtung, dass während der Rennen in ähnlicher Weise der Zutritt zu den Spielabenden erleichtert werde. Oberstaatsanwalt Dr. Isenbild stellte ferner durch Befragen fest, dass von Kröcher im Jahre 1897 Reisen nach Aachen, Ostende, Namur, Paris, Wiesbaden, wieder Paris und Monte Carlo gemacht habe und im Jahre 1898 zu seiner Erholung in Tirol, dann in Hamburg, Ostende, Wiesbaden und Nizza gewesen sei. Unter den alsdann vernommenen zahlreichen Zeugen befand sich auch Rittmeister der Landwehr Giesing, der mit Wolf näher bekannt gewesen sein soll und mit diesem in dem Spielerkreise verkehrte. Dieser bekundete, er habe zwar gehört, dass man Wolf suchte und dass ein Verfahren wegen gewerbsmäßigen Glücksspiels gegen ihn schwebte, er sei aber schließlich der Meinung gewesen, dass Wolf es verstanden habe, sich um eine Strafe herumzudrücken. Jedenfalls habe er nicht mit Sicherheit gewusst, dass Wolf verurteilt worden war. Von der Verurteilung Wolfs zu Zuchthaus und seinen sonstigen Strafen habe er nichts gewusst. Er sei dann mehrere Jahre im Auslande gewesen und habe Wolf erst im Jahre 1895 oder 1896 in Berlin zufällig wieder getroffen. In den Spielerkreisen habe er vor Wolf nicht gewarnt, weil er ihn hier in anderen Verhältnissen wieder getroffen habe. Er habe sich deshalb nicht bewogen gefühlt, den Mann bloßzustellen und zu ruinieren. Er habe an Wolf noch heute ein Darlehen von 10.000 Mark zu verzinsen. Er habe vor 20 Jahren auch einmal eine finanzielle Verpflichtung dem Spieler Reuter gegenüber gehabt. Weder die Angeklagten noch Wolf haben irgendwie anders gespielt als alle anderen Spieler. Vorsitzender. Sie sind doch nur Rittmeister der Landwehr, sollen aber mit einem gewissen Nachdruck als Herr Rittmeister vorgestellt worden sein. Zeuge, bekanntlich ist ja hier die Titelsucht besonders groß. Ein Titel wird einem ja immer angehängt, mindestens ist man aber doch Herr Doktor. Heiterkeit. Justizrat Dr. Sello. Steht nicht auch auf Ihren Visitenkarten auch die Bemerkung Rittmeister der Landwehrkavallerie? Zeuge: Ja. Rechtsanwalt Dr. Schachtel: Ich mache darauf aufmerksam, dass auch auf den Visitenkarten des Herrn von Manteuffel steht: Königlicher Kriminalkommissar und Hauptmann der Reserve des 2. Garde-Artillerieregiments. Heiterkeit. Im weiteren Verlauf bekundeten die Zeugen übereinstimmend, dass ihnen an den Spielabenden nichts Verdächtiges aufgefallen sei. Einige erklärten, dass von Kröcher mehr gewonnen habe wie die anderen. Ein Zeuge bekundete, er habe 4-mal verloren und 8-mal gewonnen und zum Schluss mit einem Überschuss abgeschnitten. Wiederholt wurde festgestellt, dass alle 3 Angeklagten gewonnen, aber auch in einzelnen Fällen sogar bedeutend verloren haben. Speziell wurde dem Angeklagten von Kaiser bestätigt, dass er im Victoria Hotel mehrmals sehr im Pech war. Die Teilnehmer an den Spieleabenden waren, wie von Kaiser bei einer Gelegenheit betont hatte, alle ausgetragene Spieler. Die Annahme der Anklage, dass von Kröcher ganz besonders zur Teilnahme am Spiel angereizt und die Leute gewissermaßen in den Club geschleppt habe, wurde durch die Zeugen nicht bestätigt. Dagegen ließen sich die Angeklagten durch Befragen der Zeugen immer wieder bestätigen, dass sie bei Regulierung der Spielgewinne und Verluste kulant vorgegangen seien. Bei einem Zeugen, einem jungen Offizier, der auch sehr viel verloren hatte, wies die Verteidigung darauf hin, dass dieser gleichfalls nur einen geringen Zuschuss erhielt und sich dennoch auch Rennpferde, ein kostbares Verhältnis und dergleichen gehalten habe. Ein junger Kaufmann, der eine Zeit lang den Spielerkreisen angehört hatte, bezifferte seinen Gesamtverlust an die verschiedensten Personen auf 50.000 Mark. Am 11. Verhandlungstage teilte der Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Schachtel mit, dass Justizrat Kleinholz ein Schreiben des Herrn Maximilian von Zedlitz aus Paris erhalten habe. Von Zedlitz sprach darin seine Verwunderung aus, dass man sich nicht auf sein Zeugnis berufen habe. Er sei bereit, auf eigene Kosten nach Berlin zu kommen und sich vernehmen zu lassen. Er könne nur sagen, dass er seit 1894 häufig mit von Kaiser am Spieltisch gesessen und dieser nie unfair gespielt habe. Oberstaatsanwalt Dr. Isenbiel hielt eine Vernehmung des Herrn von Zedlitz nicht für notwendig, da ja schon durch verschiedene Zeugen bekundet worden sei, dass von Kaiser nicht unfair gespielt habe. Interessant sei in den Briefen nur, dass schon im Jahre 1894 gespielt wurde, während bisher immer erst das Jahr 1895 als Anfangstermin galt. Leutnant von Neimert: Er habe vor 2 Jahren einmal mit von Kaiser eine Nacht hindurch bei Albrecht gespielt. Als die Spieler endlich am hellen Morgen das Albrechtsche Lokal verlassen mussten, war von Kaiser der Angeschossene. Sie gingen dann in seine, des Zeugen, Wohnung im Hotel Bristol. Dort wurde das Jeu fortgesetzt mit dem Schlusseffekt, dass von Kaiser 12.400 Mark verloren hatte. Mit der Regulierung dieser Schuld habe es dann gehapert. Von Kaiser habe ihn, wie sich aus verlesenen Briefen ergibt, in recht dringlicher Weise um Nachsicht ersucht. In dem einen Briefe schrieb von Kaiser, dass er in jener Nacht sinnlos betrunken gewesen und zu sehr angeschossen worden sei. Er befinde sich in dringender Verlegenheit, habe in 10 Tagen seine erste schriftliche Arbeit zum Assessorexamen abzuliefern, werde selbst von seinen Schuldnern im Stich gelassen und bitte, seine Verzweiflung nicht zu vermehren. Nach seiner, des Zeugen, Erinnerung habe von Kaiser gesagt, er sei elternlos und habe kein Vermögen. Von der Schuld seien erst 2.400 Mark reguliert, der Rest von 10.000 Mark stehe noch offen. Von Kaiser erklärte dies damit, dass infolge der Artikel im Tageblatt damals auch seine Spielschuldner nicht an ihn bezahlt haben und er deshalb nicht habe einsehen können, warum er allein bezahlen solle. Er bleibe dabei, dass er in jener Nacht stark animiert gewesen sein müsse, da er sich sonst auf ein Spiel nicht eingelassen haben würde, bei dem die Chancen für ihn von vornherein sehr schlecht standen. Leutnant von Reimert: Er habe von sinnloser Trunkenheit des Angeklagten nichts gemerkt, anderenfalls würde er mit dem Angeklagten selbstverständlich nicht gespielt haben. Justizrat Dr. Sello stellte fest, dass von Kaiser zu der Zeit, als er dem Zeugen das Geld schuldig wurde, er von anderen Herren über 15.000 Mark zu fordern hatte. Nach einigen vom Oberstaatsanwalt an den Zeugen gerichteten Fragen stellte Rechtsanwalt Dr. Schachtel den prozessualen Antrag, dass in Gemäßheit des Paragraphen 256 der Strafprozessordnung die Zeugen erst im Zusammenhange sich äußern sollen, dass dann den Angeklagten Gelegenheit gegeben werde, sich zu äußern und hierauf erst dem Staatsanwalt zu gestatten, Fragen zu stellen, damit nicht durch das jetzige System der vorherigen Befragung durch den Oberstaatsanwalt der Zeuge einseitig beeinflusst werde. Vorsitzender: Ist es Ihnen nicht bekannt, dass nach den Grundsätzen des Reichsgerichts § 256 nur instruktiver Natur ist und ein Revisionsgrund daraus nicht hergeleitet werden kann? Rechtsanwalt Dr. Schachtel: Es handelt sich gar nicht um einen Revisionsgrund, sondern um eine prozessuale Handhabung nach den Grundsätzen, die der Gesetzgeber festgestellt hat. Oberstaatsanwalt Dr. Isenbiel legte aufs entschiedenste Verwahrung gegen den Vorwurf der einseitigen Beeinflussung ein. Eine solche habe ihm in seinem ganzen amtlichen Leben stets ferngelegen. Er müsse die Protokollierung der Äußerung des Verteidigers beantragen. Rechtsanwalt Dr. Schachtel: Ich habe natürlich nur eine sachliche Beeinflussung im Auge gehabt, die der Gesetzgeber vermeiden wollte. Justizrat Dr. Sello trat der prozessualen Auffassung des Rechtsanwalts Dr. Schachtel entgegen. Vorsitzender: Ich bin der Ansicht, den Angeklagten wird in ausreichendem Maße Gelegenheit zur Verteidigung gewährt. Kaum in irgendeinem anderen Prozesse dürften die Angeklagten Gelegenheit haben, so viel zu reden wie hier. Von Kaiser: Ich habe mich ja auch noch gar nicht über die Beschränkung des Fragerechts beklagt. Die Rechtsanwälte Dr. Schwind und Pinkus gaben namens ihrer Klienten dieselbe Erklärung ab. Die vom Staatsanwalt beantragte Protokollierung wurde vorgenommen. Auf Antrag des Oberstaatsanwalts wurde das Protokoll über die Vernehmung des Zeugen von Reimert vor dem Untersuchungsrichter verlesen. Die damaligen Aussagen des Zeugen klangen recht ungünstig für die Angeklagten. Danach sollte von Kaiser, als er an Begleichung der Spielschuld erinnert wurde, unter anderem gesagt haben: Sie sind aktiver Offizier und ich Zivilist. Sie bekommen überhaupt nichts von mir. Ich würde mich eventuell an Ihren Regimentskommandeur wenden. Von Kaiser bestritt, eine Drohung in dieser Form ausgesprochen zu haben. Er habe nur gesagt, dass, wenn ihm der Zeuge Unannehmlichkeiten bereiten sollte, er das tun würde. Von Reimert erklärte auf Befragen des Justizrats Dr. Sello, er könne nicht sagen, dass der Angeklagte von Kaiser mit dem Regimentskommandeur gedroht habe. Er habe auch nur eine ähnliche Äußerung, wie sie jetzt von Kaiser gemacht, in Erinnerung. Der Zeuge bestätigte auch dem Angeklagten von Kaiser, dass dieser ihn wegen seiner Äußerung um Entschuldigung gebeten und gesagt habe, diese sei nur in der Bezechtheit erfolgt. Justizrat Dr. Sello: Da hier nun wieder ein Protokoll verlesen worden ist mit der Motivierung, dass festgestellt werden soll, was der Zeuge früher ausgesagt hat, so muss, selbst wenn die Verhandlung sich ins Unermessliche ausdehnen sollte, die Verteidigung beantragen, sämtliche Protokolle über die Vorvernehmungen aller Zeugen in Gegenwart der wieder herbeizitierten Zeugen zu verlesen, gleichfalls um festzustellen, was diese ausgesagt haben und unter welchen Umständen dies geschehen ist. Oberstaatsanwalt Dr. Isenbiel: Ich kann der Verlesung nicht widersprechen, selbst wenn die Verhandlung 6 Wochen dauern sollte. Justizrat Dr. Sello: Die Verhandlung würde wohl ein Vierteljahr dauern, denn sämtliche Zeugen müssten wieder hierher kommen. Rechtsanwalt Dr. Schwind: Namens meines Klienten soll ich erklären, dass dieser eine Verlesung der sämtlichen Protokolle nicht für nötig hält, da nach seiner Meinung trotz aller Protokolle für die Entscheidung doch nur maßgebend sein kann, was die Hauptverhandlung erbringt und was die Zeugen hier aussagen. Vorsitzender: Ich habe schon wiederholt betont, dass für den Gerichtshof nichts anderes maßgebend sein kann, als was hier ausgesagt wird. Ich frage den Angeklagten von Kaiser, ob er selbst dem Antrage seines Verteidigers beitritt und die Verlesung der sämtlichen Protokolle wünscht. Von Kaiser: Er wolle sich mit seinen Verteidigern beraten. Ende von Abschnitt 72. Aufgenommen von Ricarda Detmold.